In unserem heutigen Vortrag geht es ja um arabischen Nationalismus, Antisemitismus und die Auslandspropaganda der Nationalsozialisten. Und das ist ja ein Thema, der Raum ist ja auch voll, zu dem schon von vielen vieles gesagt wurde und gesagt wird. Und das häufig auch als Argument in den Debatten oder in ziemlich aufgeladenen Debatten herhalten muss. In Debatten um die Araber, um den Islam, Täter oder Opfer, Kollaboration und Ähnliches. Unser Vortrag wird ja zwangsläufig innerhalb von diesem Diskurs wahrgenommen, dessen Akteure oder von dem einige Akteure dieses Diskurs leider oft mit ziemlich essentialistischen Grundannahmen operieren und auch wenig komplexen Kategorien. Komplexe gesellschaftliche Realitäten werden in vielen Fällen im Dienste einfacher politischer Statements ignoriert. Zudem werden ahistorisch heutige und historische Aussagen und Geschehnisse hin und her projiziert. Durch die Erklärung etwa des heutigen Dschihadismus und des modernen Antisemitismus lediglich mit Koranzitaten und jahrhundertealten Quellen führt ebenso in die Irre wie der Versuch der Analyse der Verbreitung arabischer Sympathien für den Faschismus oder Nationalsozialismus lediglich auf der Basis der Berichte deutscher nationalsozialistischer Diplomaten. Eine historisch-kritische Analyse kann nicht davon ausgehen, dass Araber oder Islam in irgendeiner Weise hinreichende Kategorien sind, um Genese und Verbreitung von Nationalismus, politischem Islam und modernem Antisemitismus im Nahen Osten zu durchdringen oder den Einfluss faschistischer Ideologie und Symbolik und die Auswirkungen der nationalsozialistischen Auslandspropaganda nachzuvollziehen. Vielmehr scheint es sinnvoll, zum einen die Aussagen deutscher Quellen kritisch zu hinterfragen und zu kontextualisieren und zum anderen die 20er, 30er und 40er Jahre auch im Nahen Osten als Krisenjahre der klassischen Moderne wahrzunehmen. Die arabischen Gesellschaften sind in überregionale, ökonomische, politische Prozesse und Strukturen eingebunden, die man nachvollziehen muss, durchaus im Sinne der Longue Durée. Zudem sind Alter, soziale Verortung, Bildungsgrad und anderes Faktoren, die die politische und ideologische Sozialisation des Einzelnen auch im Nahen Osten beeinflussen. Nachdem ich zuerst grob auf den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund dieser Krisenjahre der Moderne, um da sozusagen eine Kombination von Detlef Peuker zu verwenden, der das für die Weimarer Republik angewendet hat, nachdem ich kurz auf den historischen gesellschaftlichen Hintergrund dieser Krisenjahre eingehe, in denen nationalistische und faschistische Ideologien im Nahen Osten und mit ihnen der moderne Antisemitismus erstarkten, wird Vera die deutsche Seite eines nur in Teilen erfolgreichen, aber in Teilen eben auch durchaus erfolgreichen Ideologietransfers am Beispiel der nationalsozialistischen Auslandspropaganda darstellen. Anschließend werde ich nochmals kurz auf den komplexen Prozess von Aneignung und Modifizierung deutscher Ideologie und faschistischer Ideologeme durch arabische Eliten und die Verbreitung des modernen Antisemitismus eingehen. In Anbetracht des Umfangs und der Komplexität dieses Themas, über das wir heute sprechen, und der zwangsläufig begrenzten Zeit, werden unsere Betrachtungen nur einen relativ oberflächlichen Überblick geben können. Wir werden allerdings ab und an auf die neueste Forschungsliteratur verweisen, mit deren Hilfe man tiefer ins Thema einsteigen kann. Also dann zum historischen Hintergrund. Seit dem 17. und 18. Jahrhundert hatte sich in den urbanen Räumen des Nahen Ostens eine Öffentlichkeit herausgebildet. Zunächst unpolitische, überwiegend literarische Diskussionen vereinten wohlhabende Mitglieder der Mittelschicht mit Mitgliedern der Gelehrtenkaste und der politischen Elite. Doch im 18., vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, tritt der Diskurs derjenigen, die sich in Kaffeehäusern, Salons und schließlich auch Logen in einer Parität der Gebildeten vergemeinschafteten, an die Öffentlichkeit. Die Diskussion und die zunehmend in Warenform verbreitete Literatur reflektierten nun auch gesellschaftliche Veränderungen und verwiesen manchmal direkt auf den realen Erfahrungsraum der Mittelschichten, man könnte auch sagen des jungen Bürgertums. Literatur wurde zunehmend säkularisiert, historische Chroniken, Anekdoten und Sprüchesammlungen, Erzählungen und Belletre wurden zahlreich produziert. Die wichtigste Untersuchung zu diesem Thema hat die ägyptische materialistische Historikerin Nelly Hanna unter dem Titel In Praise of Books veröffentlicht. Hintergrund dieser Entwicklung ist auch im Nahen Osten die zunehmende kapitalistische Durchdringung und nur ein Missverständnis des Kapitalismus, das diesen mit Industrialisierung bzw. einer europäischen Erscheinungsform gleichsetzt, sorgt für die falsche Einschätzung der modernen ökonomischen und politischen Entwicklung im Nahen Osten als traditionell und defizitär aufgrund von Kultur und Religion. Doch wirkt das System, wie der Soziologe und Gesellschaftswissenschaftler Emanuel Wallerstein in seinen frühen Schriften, die besser sind als die heutigen 1979, richtig feststellte, räumlich, als allgegenwärtige Trennung in Zentren und Peripherien, verbunden und reproduziert durch Prozesse der Kapitalakkumulation und des ungleichen Tauschs. Die angesprochene Genese der Öffentlichkeit jedenfalls ist Voraussetzung und Grundlage der Nahda, einer Phase intensiver literarischer und kultureller Betätigung seit den 1850er Jahren, die von den arabischen Autoren der Zeit als geistig-kulturelle Wiedergeburt bzw. Renaissance bezeichnet wurde. Die mechanische Druckpresse setzte sich im 19. Jahrhundert erst in der Levante, also in Syrien und Libanon, dann in Ägypten durch. Der bereits fortgeschrittene Strukturwandel der Öffentlichkeit erhielt durch das nunmehr gedruckte Buch und seine Derivate, nämlich Zeitungen und Zeitschriften, eine kraftvolle Dynamik. Mit dem akkumulierten Kapital der oberen, gebildeten Mittelschicht wurden auch von vielen levantinischen Christen zahlreiche Privatdruckereien gegründet. Der kommerzielle Presse- und Literaturbetrieb steuerte den intellektuellen Schaffensprozess und Diskurs im Nahen Osten maßgeblich. Die in der Verschiebung hin zur kolloquialen Amia, also Umgangssprache, sich äußernde Säkularisierung der Sprache wurde forciert, da die Texte grundsätzlich den neuen Regeln der Reproduzierbarkeit unterworfen, neue Normen an Schrift, Wort und Stil angelegt wurden. Das Raisonnement der zum Publikum versammelten Privatleute, wie Habermas in Bezug auf Europa die Sache beschreibt, tritt endgültig aus der schützenden Arkanwelt hinaus in die Öffentlichkeit. So weist es Dagmar Glasnach, deren Untersuchung zur Aufklärung, Raisonnement und Meinungsstreit in der frühen arabischen Zeitschriftenkommunikation bis jetzt ihresgleichen sucht. Dieser gedruckte, kritische Diskurs ist Produkt der angesprochenen Strukturveränderung ebenso wie permanenter Motor der Nahda. Diese arabischsprachige Öffentlichkeit, vor allem in der Levante und in Ägypten, ist Ursprungsort und Resonanzraum des Diskurses nationaler Selbstbestimmung. In Auseinandersetzungen mit europäischen Debatten zu Freiheit, Nation, Volk, die arabische Leser und Publizisten als Teil einer transkontinentalen Öffentlichkeit der Gebildeten auch in französischer, englischer oder deutscher Sprache rezipierten. Die Auseinandersetzung zwischen Norden und Süden, kolonialen Herrschern und kolonialisierten Beherrschten, berief sich anfänglich durchaus auf in Ost und West gleichermaßen anzubringende Werte und politische Konzepte, etwa der französischen Nation und ihres Staatsbürgers. Die Religion und Familie, Clan oder Stamm transzendierende Idee der Nation von Watan und Chab wurde gegen die ebenfalls muslimisch-imperiale osmanische Herrschaft in Stellung gebracht. Die Schlagworte Uruba, Arabertum und Kaumia, Nationalität oder später Nationalismus, und die mit diesen verbundenen Konzepte verbreiteten sich schnell. Zentral wurde die Rede vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, wobei die arabischen Kategorien von Volk und Nation vor allen Dingen anfangs durchaus verschiedene ethnische, religiöse und soziale Gruppenidentitäten integrieren konnten. Die Modernisierung, die sich zunehmend auch in administrativer und exekutivgewaltlicher staatlicher Durchdringung ausdrückte, führte zu wirtschaftlicher Expansion und Kapitalisierung einerseits und verstärkter polizeilicher und militärischer Befriedung andererseits. Die Maßnahmen etwa des ägyptischen Staates unter Mohammed Ali, der Syrien und Palästina als rohstofflieferende Peripherien vor allem wirtschaftlich integrierte, forcierte die Einigung von Großgrundbesitzern, Landarbeitern und städtischen Eliten sowie der jungen Mittelschicht, als sich in Abgrenzung zur Fremdherrschaft, der als osmanische Fremdherrschaft empfunden, konstituierende Gemeinschaft. Gegen Ende des 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelten sich die wichtigsten ideologischen Strömungen, von denen auch heute noch immer die Rede ist oder um die es geht, Nationalismus, islamischer Fundamentalismus und die linke Arbeiterbewegung. Historischer Hintergrund war die vor allem ökonomische Krise arabischer Gesellschaften, forciert zuerst durch den massiven Zugriff des europäischen Kolonialismus und die Umgestaltung der lokalen Wirtschaften. Die Region erhielt weltwirtschaftlich ihren Platz in der abhängigen Peripherie. Ihre Rolle sollte darin bestehen, die Zentrumsländer mit mineralischen und agrarischen Rohstoffen zu versorgen. Es ist sinnvoll, eurozentrische Traditionen zu vernachlässigen und in diesem Zusammenhang aus Detlef Peukerts schon genannter Untersuchung der Krisenjahre der Moderne in der Weimarer Republik zu zitieren. Der Modernisierungsprozess, so Peukert, verläuft selbst krisenhaft. Die Phasen harmonischen Aufschwungs sind eher die Ausnahme und die destruktiven und pathogenen Züge der Modernisierung können jederzeit ausbrechen. Gleiches gilt ebenso für die Moderne im Nahen Osten. Die hektische Abfolge der Ereignisse, so Peukert, die Tiefe der krisenhaften Erschütterung und die innovative Gewalt der soziokulturellen und politischen Neuerungen sind keine Randbedingungen der Epoche, sondern konstitutiv. Aus ihnen erwuchs eine Grunderfahrung der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, der Veränderung alltäglicher Lebenswelten bis hin zur Infragestellung gewohnter, generationeller und geschlechtlicher Rollen. Unsicherheit, so Polkert, ist das Signum der Epoche. Vor dem Hintergrund dieses Wandels verwundert nicht, dass weder die traditionellen Eliten des Nahen Ostens noch die in traditionellen Wirtschaftsbereichen arbeitenden Bevölkerungsschichten wie Bauern, Beduinen oder Handwerker zur gesellschaftlichen Basis der modernen politischen Bewegung gehörten. Die Arbeiterbewegung, der arabische Nationalismus und der islamische Fundamentalismus rekrutierten ihre Anhänger vielmehr aus jenen sozialen Gruppen, die stärker in die modernen Sektoren der Wirtschaft integriert waren, also das im 19. und 20. Jahrhundert entstandene städtische Proletariat und die neuen westlich gebildeten Eliten der Beamten und Militärs bzw. die Schicht der sogenannten Effendier. Ihr Erfahrungsraum war zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt von Landflucht, Urbanisierung, vor allem teilweise realen und teilweise empfundenen sozialen Abstieg der größer werdenden Mittelschichten, von grundsätzlicher sozialer Unsicherheit, Arbeitskämpfen und der Auflösung traditioneller sozialer Netzwerke. Säkulare und religiöse, konservative, liberale und Sozialisten waren sich bald nur noch in zwei Dingen einig: der Ablehnung der kolonialen Unterdrückung und einem zunehmend xenophoben Nationalismus. Rezipiert wurden zunehmend auch Vertreter der deutschen Ideologie, romantische und völkische Schriften. Konzepte von Nation und Volk wurden zunehmend exklusiv verstanden und aus Osmanen wurden spätestens mit der Wende zum 20. Jahrhundert christliche Griechen, muslimische Türken, muslimische Araber oder Juden. Letztere waren seit den 1840er, 50er Jahren zunehmend antijüdischen Pogromen ausgesetzt, die aber meist durch Mitglieder der christlichen Millet im Osmanischen Reich ausgelöst und oft durch europäische Stellen, insbesondere französische, ideell und diplomatisch unterstützt wurden. Hintergrund war hier zumeist die zunehmende Minderheitenkonkurrenz angesichts der muslimischen Abgrenzung und Repression gegen diese Minderheiten, die immer stärker wurde und in Teilen auf die verunsichernde Wahrnehmung eigener Impotenz gegenüber europäischer, politischer und wirtschaftlicher Penetration zurückgeführt werden kann. Ausführlich wird diese Entwicklung von Bernard Lewis, dem bekannten Orientalisten, in seinem Buch »Die Juden des Islam« behandelt. Der universale Anspruch, der zwischen Privatperson und Staatsbürger unterscheidet, fand auch zunehmend bedingt durch das offene Auftreten der europäischen Mächte als Herrscher im wirtschaftlichen und politischen Bereich immer weniger Anhänger. Diejenigen, die europäische politische Konzepte, etwa den Parlamentarismus oder die Menschenrechte, gegen die europäischen Kolonialmächte wenden wollten, gerieten immer mehr ins Hintertreffen gegen diejenigen, die alles britische oder französische konsequent ablehnten. Die Gewaltsamkeit der Nationalisierung des Osmanischen Imperiums beruhte schließlich, wie in Europa, auf Diskursen der ethnischen und religiösen Reinheit. Der Zerfall des Osmanischen Reiches bzw. die Nationalstaatsgründung sind höchst gewaltsame Prozesse. In Saloniki werden Moscheen zerstört und Muslime vertrieben, in der neuen Türkei die Armenier in den sicheren Tod deportiert. Die Zäsur, nach der Diskurse der Reinheit wirkmächtig werden, wird vor allen Dingen deutlich in der Untersuchung Mark Beers zu den Dönme, einer von Antisemiten zu Kryptojuden stigmatisierten muslimischen Gruppe. Eine immer größere Rolle spielen spätestens seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts faschistische und andere antimoderne Konzepte, die in der Region rezipiert wurden oder aktiv durch italienische und deutsche Stellen in der Region verbreitet wurden. Die Idee nationaler Selbstbestimmung, die deutsche und britische Stellen schon während des Ersten Weltkrieges massiv jeweils in ihrem Sinne und mit ihren strategischen Interessen propagierten, wurde seit den 30er Jahren völkisch und insbesondere antisemitisch aufgeladen. Die gewichtigste Rolle spielt hierfür die aktive Propaganda der Achsenmächte und der deutschen Nationalsozialisten. Es ist nachweisbar, dass die massive finanzielle, logistische und ideelle Unterstützung des Deutschen Reiches und insbesondere seine hochprofessionelle Rundfunkpropaganda in arabischer Sprache zwischen 37 und 45 zu einem quantitativen Erstarken faschistischer und islamistischer Organisationen und zu einer qualitativen Mutation des antijüdischen Diskurses hin zum modernen Antisemitismus verantwortlich ist. Diese Propaganda wird in einem im Auftrag des Joint US Chief of Staff erstellten Bericht vom April 1943 wie folgt eingeschätzt. Nothing could be simpler or more readily understandable to the average Arab than the Axis 3-point program, which in the daily broadcasting promises. First, the elimination of all alien control, whether British or French. Second, the liquidation of Jews in Palestine. Third, complete independence. Bevor wir uns dem arabischen Diskurs und den verschiedenen arabischen Positionen zu Faschismus und Nationalsozialismus zuwenden, wird nun Vera zunächst die deutsche Seite dieses versuchten und in Teilen erfolgreichen Ideologietransfers beleuchten. Ich würde ganz gern mit einem Zitat einsteigen, und zwar einem Zitat von Adolf Hitler, das er kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges vor führenden Generälen äußerte. Zitat: Wir werden weiterhin die Unruhe in Fernost und in Arabien schüren. Denken wir als Herren und sehen in diesen Völkern bestenfalls lackierte Halbaffen, die die Knute spüren wollen. Zitat Ende. Meines Erachtens verdeutlicht dieses Zitat eigentlich ganz gut die bestehende Diskrepanz am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Nämlich einerseits die nationalsozialistische Politik gegenüber den arabischen Ländern, eben der Versuch, die arabische Nationalbewegung in die eigene Kriegszielpolitik mit einzubinden. Und auf der anderen Seite aber eine NS-Rassenideologie, die die arabische Bevölkerung als minderwertig betrachtete. Nun fragt man sich, wie diese Diskrepanz in der Propaganda überwinden werden konnte. Und wenn man sich die Propaganda anguckt, wird eigentlich sehr schnell klar, dass das der Antisemitismus war, der eben diese Diskrepanz überwinden konnte. Es ist jedoch so, dass die NS-Auslandspropaganda nicht mit 1933 an die Propaganda des Ersten Weltkrieges anknüpfte. Hannes hatte bereits erwähnt, dass es im Ersten Weltkrieg Radiopropaganda gab, beziehungsweise Flugblätter gab, der sogenannten Nachrichtenstelle für den Orient, die damals nicht antisemitisch argumentierte, sondern mit einem Dschihad, also sozusagen im Orient einen Dschihad auslösen wollte. Diese Anknüpfung fand jedoch zunächst nicht statt. Obwohl vereinzelte arabische Politiker bereits nach der Machtübergabe an Hitler ihre Glückwünsche ausgesprochen hatten und sich einzelne Persönlichkeiten der arabischen Nationalbewegung an Deutschland wandten, um Unterstützung in ihrem Kampf gegen die Kolonialmächte und später gegen die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina zu erhalten, verhielt sich das NS-Regime zunächst zurückhaltend. Hilfegesuche, etwa seitens palästinensischer Nationalisten des Obersten Arabischen Komitees oder des Hohen Arabischen Komitees, die ab 1936 für die Verfolgung und Ermordung oppositioneller palästinensischer Gruppen von Jüdinnen und Juden sowie Angehörigen der britischen Mandatsmacht verantwortlich waren, wurden seitens des Auswärtigen Amtes und des deutschen Generalkonsuls in Jerusalem, Walter Döhle, stets negativ beschieden. Das betraf nicht nur Waffenlieferung und finanzielle Unterstützung, sondern auch die ideologische Verbreitung des Nationalsozialismus. Ernst Bohle von der Auslandsorganisation der NSDAP äußerte sich so, dass die Parteimitgliedschaft auf deutsche Staatsbürger beschränkt sei, denn Nationalsozialismus sei keine Exportware. Die deutsche Zurückhaltung in den ersten Jahren des Regimes lag darin begründet, dass zunächst die Gewinnung Englands als Bündnispartner ein zentrales außenpolitisches Ziel darstellte, dem alle anderen untergeordnet wurden. Im Oktober 1936 hatte sich Deutschland zudem mit Italien darauf geeinigt, dass das Mittelmeer vorrangig italienische Einflusssphäre sei. Eine Förderung antikolonialer Bewegungen im Mittelmeerraum hätte dieser Zusammenarbeit deutlich entgegengestanden. Auf der wirtschaftlichen Ebene sprach außerdem das bereits 1933 mit der Zionistischen Weltorganisation und der Jewish Agency abgeschlossene Ha'avara-Transferabkommen gegen eine Kollaboration mit arabischen Nationalisten. Dieses Ha'avara-Abkommen ermöglichte Jüdinnen und Juden, von Deutschland nach Palästina zu emigrieren und dabei einen Großteil des Vermögens mitzunehmen, indem es in eine Transferbank eingezahlt wurde und mit diesem Geld dann Warenexport nach Palästina finanziert wurde. Also deutsche Waren wurden so nach Palästina geschafft und aus diesem Erlös in Palästina wiederum die Migrantinnen bekamen dann aus diesem Erlös wiederum ihr Geld zurück. Für die deutsche Seite sollte dieses Abkommen einem Wirtschaftsboykott entgegenwirken. Und für die Jüdinnen, die emigrierten, war es so eben möglich, einen Großteil des Vermögens mit nach Palästina zu nehmen. Das Abkommen wurde jedoch mit der Empfehlung der britischen Peel-Kommission im Jahr 1937, in der neben der Gründung eines arabischen Staates die Gründung eines unabhängigen jüdischen Staates in Palästina befürwortet wurde, zunehmend in Frage gestellt. Die Stimmen, die sich gegen die Etablierung einer jüdischen Heimstätte in Palästina aussprachen, mehrten sich und benutzten dabei zunehmend antisemitische Argumentationsmuster. Darin wurde eine jüdische Weltmacht halluziniert, die erst einmal staatlich organisiert an Macht gewinnen und damit eine Bedrohung für Deutschland darstellen würde. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es beispielsweise, Zitat: Jede Mitwirkung am Aufbau und an der Stärkung der jüdischen Wirtschaft muss sich dann gegen uns auswirken. Friedfertige Äußerungen von nach hier ausgewanderten deutschen Juden dürfen über diese jüdische Grundeinstellung nicht hinwegtäuschen. Zitat Ende. Insbesondere das Auswärtige Amt plädierte also nun dafür, die arabische Welt als Gegengewicht zur vermeintlich jüdischen Weltmacht aufzubauen. Nochmal Zitat, denn die Judenfrage wird für Deutschland nicht gelöst sein, wenn kein Angehöriger der jüdischen Rasse mehr auf deutschem Boden sesshaft ist. Zitat Ende. Gleichzeitig äußerten deutsche Vertreter im arabischen Raum Besorgnis über ein schwindendes Ansehen Deutschlands in der arabischen Welt, sollte die jüdische Einwanderung nach Palästina weiterhin durch Deutschland unterstützt werden. Die arabische Bevölkerung wurde also zunehmend als potenzieller Partner Deutschlands gesehen. Zunächst hielt die nationalsozialistische Führung jedoch an diesem Havara-Abkommen fest. Es verlor aber trotzdem ab 1937 stetig an Bedeutung. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, als deutlich wurde, dass England für eine Zusammenarbeit mit Deutschland nicht mehr zu gewinnen sein würde, änderte sich die deutsche Politik gegenüber den arabischen Nationalisten, die nun zunehmend in die deutschen Propagandatätigkeiten eingebunden wurden. Vor diesem Hintergrund, ganz kurz, ist es interessant zu wissen, dass es in der Weimarer Republik massive Diskussionen über die Rolle der Propaganda gab und welche Rolle die Propaganda bei der Niederlage des Ersten Weltkrieges gespielt hat. Und in vielen militärtheoretischen Schriften wurde eben geäußert, ja, die Feindpropaganda sei einfach zu stark gewesen. Die deutsche Propaganda müsse sich bei zukünftigen kriegerischen Auseinandersetzungen mehr auf die Massen richten. Und müsse einheitlich organisiert sein. Also man griff da auch beispielsweise Schriften auf wie von Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, und baute die sozusagen in die Schriften ein. Und darauf griff dann schließlich auch ab 1933 das NS-Regime zurück. Man sieht es schon, dass im März 1930 eben das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das Propagandaministerium eben eigens gegründet wurde, um die Koordinierung der Propaganda zukünftig eben zu übernehmen und diese Mängel, die für den Ersten Weltkrieg festgestellt wurden, eben zu beseitigen. Mit der Ernennung Joachim von Ribbentrops zum Außenminister 1938 begann eine Umstrukturierung des Auswärtigen Amtes, das nun zunehmend auch Einfluss auf diesen Bereich nahm, etwa mit dem Aufbau einer rundfunkpolitischen Abteilung. Die Rundfunksendungen waren für die gesamte NS-Propaganda in das Ausland zentral. Während die Kurzwellensender in Zeiten des Friedens vor allem die Berichterstattung für im Ausland lebende Deutsche ermöglichen sollten, wurden sie im Krieg zu einem bedeutenden Instrument der Propaganda, das auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt werden konnte. Mit dem gleichzeitigen Ausbau der Presseabteilung kam es dann zu vermehrten Kompetenzüberschneidungen zwischen dem Propagandaministerium und dem Auswärtigen Amt, woraufhin dann in einem sogenannten Führerbefehl dann im September 1939 die Rollen der Ämter in der Auslandspropaganda festgeschrieben wurden und dem Auswärtigen Amt die Auslandspropaganda in großen Teilen rückübertragen wurde, die Verantwortung dafür. Neben der dem Propagandaministerium unterstehenden Orientabteilung der Kurzwellensender mit etwa 80 Mitarbeitern, die vor allem die alltäglichen Nachrichten in die arabische Welt organisierte, war das Arabien-Komitee des Auswärtigen Amtes unter Leitung des ehemaligen Gesandten im Irak Fritz Grobber für die Programmgestaltung verantwortlich. Nachdem es zunächst noch interne Bedenken aus Vorsicht gegenüber England gab, da gibt es noch über Monate hinweg Briefverkehr zwischen den einzelnen Ämtern mit Vorsicht und die Sendung dürfte nicht zu propagandistisch ausgerichtet sein, ging dann aber im April 1939 das arabische sprachige Programm in Zesen bei Berlin auf Sendung. Zu Kriegsbeginn muss man sagen, dass die Kurzwellensender in die verschiedensten Länder sendeten, und zwar in den Sprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Afrikaans und Arabisch. Und später kamen aber auch noch weitere Sprachen hinzu. Also dieser ganze Kurzwellensenderapparat sendete tatsächlich in die gesamte Welt. Neben den offiziellen Sendungen gab es auch sogenannte Schwarzsender, deren eigentliche Herkunft geheim gehalten wurde und die als lokale Sender ausgegeben wurden. Inhalt war auch hier antibritische Propaganda und damit einhergehend die Förderung nationalistischer Tendenzen. So hieß es beispielsweise aus dem Auswärtigen Amt in Bezugnahme auf einen Schwarzsender in Ägypten, Zitat, diese Sendung muss den Charakter einer jungen ägyptischen revolutionären Bewegung tragen, die eine rein nationale Zielsetzung hat, Ägypten den Ägyptern, Zitat Ende. Zudem wurden in den arabischen Sendungen, die mit Koranrezitation eingeleitet wurden, lokale Presse ausgewertet, die dem NS-Regime wohlwollend gegenüberstand, sowie auf einzelne Aspekte der arabischen Literatur und Geschichte eingegangen. Zitat noch einmal, zur Erinnerung der Araber an die Helden ihrer Vergangenheit und damit zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins. Zitat Ende. Ein Schwerpunktthema der arabischsprachigen Auslandspropaganda waren die nicht eingehaltenen Versprechen der Briten gegenüber der arabischen Nationalbewegung, zum Beispiel in Bezug auf die Balfour-Deklaration. In dieser hatte sich Großbritannien 1917 für die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina ausgesprochen. Auch das ein Jahr zuvor unter Geheimhaltung abgeschlossene Sykes-Picot-Abkommen, das die Aufteilung der kolonialen Einflusssphären zwischen England und Frankreich regelte und damit den öffentlich verlauteten Zugeständnissen Englands an die arabische antikoloniale Bewegung während des Ersten Weltkrieges entgegenstand, war Gegenstand der Propaganda. Damit einher ging stets die Betonung einer spezifischen Verbundenheit zwischen Deutschland und den Arabern und die Betonung, dass Deutschland im arabischen Raum keine Kolonien besitzt. Also man griff auf vielfältige historische Ereignisse zurück in der Propaganda, um das zusammenzufassen. Und diese historische Gemeinsamkeit zwischen den arabischen Ländern und Deutschlands ging einher damit, dass sie auf einer gemeinsamen Feindschaft dieser Länder gegenüber Großbritannien, den USA und dem Judentum basieren sollte. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die deutsche Propaganda zunehmend antisemitischer, wie Jeffrey Hirth, der hier vor kurzem auch zu dem Thema gesprochen hat, herausgearbeitet hat. Im Zentrum stand die phrasenhaft wiederholte Behauptung, es existiere eine jüdische Weltmacht, die sowohl Deutschland als auch die arabischen Länder bedrohe. Die deutschen Niederlagen in Stalingrad und Nordafrika wurden ebenso wie die Bombardierungen seitens der Alliierten antisemitisch aufgeladen, um die vermeintlich jüdische Weltmacht zu belegen. In alliierte Ankündigungen der Bekämpfung Deutschlands wurden stets Vernichtungsabsichten hineingedeutet. Als wichtiges Moment der antisemitischen Propaganda in die arabischen Länder die Verknüpfung mit nationalistischen Ideologien. Das uralte antisemitische Motiv, nachdem Jüdinnen und Juden zu einem eigenen Staat nicht fähig seien, wurde von den NS-Propagandisten nutzbar gemacht, um einen Antagonismus zwischen Nationalismus und Judentum zu behaupten. Ein Beispiel dafür aus einer Sendung unter dem Titel Der jüdische Weltfeind, Zitat, in einer Zeit, da England und Amerika im schwersten Kampfe stehen, wagt Charlie Chaplin, der englischer Staatsangehöriger ist und große Gelder in Amerika verdient, zu erklären, dass er weder mit England noch mit Amerika etwas zu tun habe, vielmehr Weltbürger sei. Das ist die Sprache der unverantwortlichen Profitmacher, die in jeder Nation ein Parasitendasein führen möchten. Zitat Ende. Für die Analyse des Antisemitismus in der arabischsprachigen deutschen Propaganda eignet sich sehr gut der von Klaus Holz als semantisch strukturgesetzte nationale Antisemitismus. Im Nationalismus wird grundsätzlich zwischen der eigenen und der fremden Nation entschieden, also der eigenen Nation und dem anderen. Und im nationalen Antisemitismus wird zusätzlich zu dieser binären Konstruktion eben eine dritte Kategorie angeführt, was Klaus Holz eben die Figur des Dritten nennt. Und die zu dieser Dichotomie eigene fremde Nation eben eine dritte Position einnimmt, die in diesem Denken als die Negation der Nation konzeptualisiert ist. Der Jude wird somit zum Bedrohungspotenzial der nationalen Ordnung schlechthin, da er nicht als andere Hälfte eines semantischen Begriffspaares gedacht wird, sondern eben als die absolute Negation des Nationalstaatsgedankens. Der NS-Propaganda diente die antisemitische Konstruktion des Judentums als Feind aller Völker der Welt somit dazu, das politisch gewollte Bündnis mit bestimmten Nationalbewegungen ideologisch zu fundieren. Gut, vielleicht noch einmal ein Zitat. Es wurden zentrale Figuren der arabischen Nationalbewegung in die Propagandaarbeit eingebunden, wie zum Beispiel Amin al-Husseini. Ich denke, den kennen sehr viele, weil alle Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sich vielfach auch eben an ihm als Person abarbeitet, weil er eben auch bereits bevor er zwischen 1941 und 1945 in Deutschland war und eben in diese propagandistische Arbeit mit eingebunden war, auch also bereits vorher und danach eine zentrale Rolle in der palästinensischen Nationalbewegung spielte und auch in dem Pogrom zwischen 1936 und 1939 in Palästina eine wesentliche Verantwortung trug. Und Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, wie er auch genannt wird, möchte ich kurz zitieren aus einer Rede im Rundfunk. Dort heißt es über die Juden, Zitat, sie wiegelten die Nation auf und machten sie arm. Sie machten die Welt unglücklich, indem sie Zwietracht und Krieg schürten. Sie verdarben die Sitten und Grundsätze. Sie bemächtigten sich der Wirtschaft, der Propaganda und der Politik und herrschen über die Ressourcen der Nation und die Zentren ihres Lebens. Zitat Ende. Gut, vielleicht erstmal so viel zu Husseini. Was eine weitere interessante Geschichte ist, die sich auch durch die NS-Propaganda, durch die arabischsprachige NS-Propaganda zog, war der Versuch, den Antisemitismusbegriff zu revidieren. Was man teilweise auch immer wieder tatsächlich auch immer in der linken Szene noch hören kann, nämlich dass Antisemitismus eben auch Araber treffen würde und dass diese deswegen gar nicht antisemitisch sein könnten. So gab es bereits in den 30er Jahren schon auch relativ früh in ägyptischen Zeitungen gerade eben zu den Nürnberger Gesetzen eben Diskussionen, wie diese denn gemeint seien, ob auch die arabische Bevölkerung dort gemeint sei als Nicht-Arier. Und so setzten sich arabische Nationalisten, unter anderem auch eben Husseini, dafür ein, dass dieser Antisemitismusbegriff revidiert wird in der arabischsprachigen Propaganda und eben von einem Antijudaismus die Rede sei. Was sich dann auch in Teilen durchgesetzt hat als Begriff. Ein etwas längeres Zitat, genau für dieses Beispiel, zeigt auch ein Flugblatt der Panzergruppe Afrika, die ebenfalls in die Propaganda mit eingebunden war und unterschiedliche Texte verfasste. Zitat: Der Weg des Juden ist wie immer krumm. Jetzt bist du dran, Sohn eines Arabers, Ägypter, Syrer, Iraker. Jetzt lügen sie dir etwas vor vom narzisstischen Rassenhass, vom Antisemitismus. So wollen sie dich einfangen für ihre Front gegen den Judenfeind. Und so wollen sie dich trennen von dem, der auch in deinem Interesse kämpft, gegen den heiligen Bund der Engländer und Bolschewisten. Antisemitismus, richtig, dieser Ausdruck stammt aus Deutschland, aber aus einer Zeit, wo man den Juden, der sich hinter seiner semitischen Sprache versteckte, noch nicht als den alleinigen Feind der Völker klar erkannt hatte. Und wie dumm zu behaupten, dass Deutschland sich mit diesem Begriff heute gegen die Araber richtete, wo jedes Kind in der Welt weiß, dass Juden und Araber nichts an geistigen Gütern gemeinsam haben, ja, dass Instinkt und Geschichte sie abgrundtief voneinander trennen. Zitat Ende. Hier ist bereits die Rede, dass, oder im Flugblatt wird bereits aufgegriffen, jetzt lügen sie dir etwas vor vom narzisstischen Rassenhass. Das bezieht sich auf die Propaganda der Alliierten, die tatsächlich auch die NS-Propaganda in der arabischen Welt dokumentierte, sehr ausführlich. Auch das hat Jeffrey Hirth aufgearbeitet. Und gleichzeitig thematisierten die britischen und US-amerikanischen Medien den deutschen Antisemitismus nur sekundär. Die Propaganda wurde dokumentiert, aber die Auslandsmedien der Alliierten hielten sich zurück, gerade auch was Berichterstattung über die Shoah angeht, da sie so befürchteten, dass eine zu deutliche Entgegnung antisemitischer Propaganda den Vorwurf der jüdischen Unterwanderung der Alliierten sowie der Unterstützung des Zionismus eher bestätigen als widerlegen könnte. Also dort wurde tatsächlich eine sehr passive Haltung eingenommen, die sich auch über mehrere Jahre hinweg so zieht oder zog. Das US-amerikanische Office of War Information entwickelte im Herbst 1942 eigene Richtlinien zum Umgang mit NS-Propaganda im Nahen Osten, wo es empfahl, den Fokus auf die NS-Vorstellung einer Herrenrasse zu legen, in der eben die arabische Bevölkerung deutlich als nicht gleichwertig charakterisiert ist. Ähnlich hielt sich das britische Informationsministerium, die zudem in der Propaganda betonten, dass Deutschland als italienisches Äquivalent zu bezeichnen sei und Italien war auch aufgrund seiner Invasion in Äthiopien gehasst. Deutschland sozusagen als imperialistisches Äquivalent. Obwohl sich die Propaganda religiöser Facetten bediente, wendete sie sich mitnichten an alle Muslime. So betonten die Propagandarichtlinien, dass der Schwerpunkt stets nationalistisch anstatt religiös ausgerichtet sein solle. Angebracht sei eine, Zitat, maßvolle Verwertung des islamischen Gedankens in den Propagandameldungen für die islamischen Länder. Zitat Ende. Der Leiter der rundfunkpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes schrieb 1941 an Ribbentrop, dass eine Verkündigung des Heiligen Krieges wenig Erfolg haben werde, sondern vielmehr nationale Ziele wie Freiheit und Unabhängigkeit an erster Stelle stünden. Begründet war diese Zurückhaltung hinsichtlich religiöser Propaganda sowohl mit der geringeren Wirksamkeit gegenüber nationalistischer Propaganda sowie der Tatsache, dass zwischen den Muslimen der einzelnen Länder differenziert werden sollte. Für die Vorsicht bei der Verwendung religiöser Elemente in der Propaganda sprachen außerdem ein Vorfall aus Italien. Der italienische Rundfunk hatte in der Propaganda in die arabische Welt, für die arabische Welt eigene Korandeutung verbreitet, was teilweise auch eben zu Entrüstung unter Muslimen geführt hatte. Da muss man aber auch sagen, dass diese Propagandarichtlinien auch vorsichtig beurteilt werden müssen, da es einzelne Propagandisten, Konsuln in den arabischen Ländern, die dort herumreisten, immer wieder auch an das Auswärtige Amt sich wandten, schrieben und darauf Wert legten, dass der Islam viel mehr für die NS-Propaganda genutzt werden müsse. Es lässt sich also nicht sagen, dass die Propaganda rein nationalistisch war, sondern es ziehen sich tatsächlich beide Fäden durch die Propaganda, wobei gerade ab 43, 44, 45 religiöse Elemente bzw. der Islam der Propaganda eine stärkere Rolle spielte, gerade weil es in dem Zeitraum dann auch eben zur Aufstellung von muslimischen SS-Divisionen kam. Also da wirkte auch die SS zunehmend auf die Propaganda ein. Diese Ausrichtung bzw. Differenzierung der Propagandainhalte und Zielländer war ein zentraler Reibungspunkt zwischen den deutschen Propagandainstitutionen und den mit ihnen zusammenarbeitenden arabischen Nationalisten, die den gesamten arabischen Raum gegen die Briten mobilisieren wollten. Aufgrund teilweise unterschiedlicher politischer Zielstellungen zwischen den kollaborierenden arabischen Nationalisten und der NS-Führung gab es also immer wieder kleine Reibereien. Ein Beispiel: Husseini forderte von Anfang eine öffentliche Erklärung seitens Deutschland, wo zum Ausdruck kommen sollte, dass Deutschland die Unabhängigkeit der arabischen Länder eben unterstütze. Diese Erklärung wurde von deutscher Seite immer wieder in Aussicht gestellt, jedoch nie realisiert. Mit dem Vormarsch der Panzerarmee Afrika wurde jedoch eine Erklärung im Radio ausgestrahlt, die die Sympathie Deutschlands für den Kampf der arabischen Länder um Unabhängigkeit erklärte. Es lässt sich also weitestgehend sagen, dass deutsche Diplomaten auf eine Taktik der Täuschung festgelegt wurden. Also Gesten der Sympathie und finanzielle Zuwendungen wurden nie an konkrete politische Zugeständnisse gebunden. Genau, ein Beispiel dafür, vielleicht auch zum Abschluss jetzt für meinen Part, wie versucht wurde, den Islam nutzbar zu machen für die nationalsozialistische Kriegszielpolitik, ist ein Flugblatt, was 1943, 1944 eben erstellt wurde. Im Mai 1943 schrieb Heinrich Himmler an das Reichssicherheitshauptamt mit der Bitte um Feststellung, Zitat, aufgrund welcher Koranstellen die Mohammedaner der Ansicht sind, dass der Führer im Koran bereits vorausgesagt und beauftragt sei, das Werk des Propheten zu vollenden. Zitat Ende. Die im Reichssicherheitshauptamt angesiedelte Forschungsstelle Orient, die mit den Nachforschungen beauftragt wurde, kam schließlich zu dem Ergebnis, dass eine Legende des Historikers Tabari für die Propaganda verwendbar sei. Zitat. Nach dem berühmten mohammedanischen Geschichtsschreiber Tabari ist Dajjal ein Riese und König der Juden, der die ganze Welt beherrschen und bedrücken wird. Es würde nun gar nicht schwer fallen, die heutige jüdisch-kapitalistische Weltmacht mit dem mythischen Ungeheuer Dajjal zu identifizieren, den Überwinder derselben mit dem bereits im Koran vorhergesagten wiedererscheinenden Isa. Zitat Ende. Nachdem diese Geschichte sozusagen gefunden wurde, wurde der Druck von 1 Million Flugblätter in Auftrag gegeben, die von Himmler dann auch inhaltlich abgesegnet wurden und die diese Geschichte des Ungeheuers Dajjal zu einer eliminatorisch antisemitischen Prophezeiung verarbeiteten. Ich möchte abschließend aus diesem Flugblatt zitieren. Zitat. O Araber, seht ihr, dass die Zeit des Dajjal gekommen ist? Erkennt ihr ihn wieder, den feisten, kraushaarigen Juden, der die ganze Welt betrügt und beherrscht und den Arabern ihr Land stiehlt? Wahrlich, er ist ein Ungeheuer und seine Verbündeten sind Satanasse. Es ist uns gelehrt worden, dass die Herrschaft des Dajjal nicht dauern wird. Abdallah bin Umar al-Baydawi, ein muslimischer Gelehrter des 13. Jahrhunderts, sagte, dass Gott seinen Diener senden wird, der den Dajjal mit seiner Lanze töten und seine Paläste zerstören wird. Genau, Zitat Ende. Die Stilisierung Hitlers im Flugblatt zum Bezwinger des mythischen Dajjals war erfolglos und erfolgreich zugleich. Erfolglos, da die mit islamwissenschaftlicher Expertise kreierte religiöse Rhetorik und Semantik den größtenteils säkularen, modernen politischen Diskurs der politisch Einflussreichen in der arabischen Öffentlichkeit nicht traf. Erfolgreich aber, da große Teile der intellektuellen und politischen Eliten in ihrem nationalistischen, völkischen und antimodernen Denken gerade von der versöhnenden Führerfigur Hitler nachhaltig beeindruckt waren und ihre Begeisterung vom deutschen Saim mit der Dajjal-Geschichte zumindest indirekt genährt wurde. Die Nazi-Propaganda traf in der arabischen Welt auf eine in Teilen ausgeprägte Deutschenfreundlichkeit. Das Osmanische Reich, dann die Türkei und auch einige arabische Staaten hatten wirtschaftlich und militärisch eng mit dem Deutschen Reich und allem, was folgte in Deutschland, kooperiert. Zudem galt Deutschland als einzige europäische Großmacht ohne imperialistische Interessen. Ein Bild, das die deutschen Stellen selbstverständlich ausgiebig pflegten. Schon früh hatten spätosmanische gesellschaftliche Eliten Unterricht genossen, der am deutschen Bildungssystem orientiert war. Körperkultur im Sinne des deutsch-völkischen Turnvaterjahns und Disziplinierung spielten eine große Rolle. So etwa auch an der Schule des späteren Kemal Atatürk und anderer Kader der Jungtürken. Die gingen nämlich an Dönme-Schulen, vorhin schon angesprochen, die Untersuchung Mark Beers über die Dönme-Gruppe in der zwischen Osmanischem Reich und Türkei, wirklich sehr zu empfehlen von Mark Beer. Im Ersten Weltkrieg galt Deutschland schließlich als vertrauenswürdiger Verbündeter, der deutsche Kaiser als Beschützer der Araber und Muslime. Nach dem Ersten Weltkrieg, als England sein Versprechen, den Arabern Unabhängigkeit zu schenken, nicht einhielt, oder was sozusagen der Propaganda der Engländer während des Ersten Weltkrieges eben widersprach, die in Reaktion auf die deutsche oder gleichzeitig mit der deutschen Dschihad-Propaganda, die Vera angesprochen hat, eben eine ähnliche Dschihad-Propaganda verbreitet haben, nämlich während die Deutschen gesagt haben, der Dschihad mit dem Osmanischen Reich gegen die bösen Engländer und Franzosen, sagten die Engländer, den Dschihad mit uns für die Freiheit der Araber gegen das Osmanische Reich. Also beide ritten da auf dem gleichen Diskurs, könnte man meinen. Nach dem Ersten Weltkrieg, also als England seine Versprechen nicht einhielt, bezog sich die Sympathie arabischer Nationalisten nun nicht mehr auf die mächtige Schutzmacht Deutschland, sondern eher auf einen Leidensgenossen. Das vermeintliche Leid der Deutschen unter der Versailler Schuldknechtschaft wurde mit der eigenen Lage unter kolonialer Herrschaft und Ausbeutung in Verbindung gebracht. Dementsprechend wurde der Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung von vielen mit Interesse verfolgt. Zumal nachdem der italienische Faschismus seit den Kolonialkriegen Mitte der 30er Jahre als Bedrohung und potenzieller Gegner wahrgenommen wurde. Und da vielleicht zu dem, was Vera auch eben angesprochen hatte, eben diese sehr schnelle Abwendung von Italien, ein Beispiel aus den arabischen sprachigen Debatten in Ägypten, damals aus der Presse, aus der ägyptischen Presse. Ich kann das mal schnell beschreiben, weil das, glaube ich, in dem Raum eh wahrscheinlich niemand erkennen wird. Zwei Karikaturen, die damals in den Zeitungen abgedruckt wurden. Auf der eine, und das ist das, was Vera eben ansprach, dass der italienische Versuch, sich explizit muslimisch zu geben von italienischer Seite und nicht auf große Gegenliebe gestoßen ist. Eine Karikatur, auf der Mussolini auf einem weißen Schimmel, und er hatte sich ja tatsächlich auf dem weißen Schimmel sozusagen beim Besuch Libyens, hatte Mussolini einen weißen Schimmel geritten und griff damit ein Bild auf, sozusagen eine Bildsymbolik, die Napoleon verwendet hatte, als er sozusagen Ägypten erobert hatte. Und er trägt eine Fahne mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, also sozusagen, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Und Mussolini spricht nun zu einem Araber, der ihm auf einem Kamel entgegenkommt. Hey Araber, ich bin der Beschützer des Islam. Woraufhin der Araber in dieser Karikatur der ägyptischen Zeitung Al-Musawa von 1937 antwortet, bei Gott nein, niemand außer Gott ist der Beschützer des Islam. Und eine andere Karikatur, die auf die von Vera auch schon angesprochene Propaganda des italienischen Radios Bari, des ersten Propagandaradios sozusagen, was in den Nahen Osten ausstrahlt, noch vor den Deutschen, anspielt. Hier sieht man eine Frau, sozusagen in dem neuesten Schick sozusagen der Zeit sozusagen gekleidet. Das ist Ägypten, also weiblich sozusagen in der arabischen Sprache. Und sie, also Ägypten, hört aus dem Radio, Radio Bari, Mussolini sprechen. Und Ägypten spricht, ich sehe etwas, aber im Radio höre ich etwas anderes. ich weiß nicht, soll ich auf mein Gefühl vertrauen oder dem Radio? Und im Hintergrund sieht man eine Landkarte, wo sozusagen die italienischen Expansivkriege sozusagen eingezeichnet sind. Also durchaus auch hier vom Dezember 1937 eben hier die kritische Reflexion italienischer Interessen und Propaganda, die sich eben, da Deutschland durchaus ja sehr viel später Krieg führt und auch nicht zuerst in der Region, eben nicht gleich auf Abneigung gegen Deutschland übertrug. Die Reichseinigung der vorher zersplitterten deutschsprachigen Staaten galt einigen Denkern als Vorbild für die arabische Einigung. Und viele gebildete Zirkel, insbesondere der Kern der Baath-Partei um Michel Aflaq in Damaskus, rezipierte gerne Johann Gottlieb Fichtes völkische und anti-individualistische Reden an die deutsche Nation, die in Baath-Kreisen schnell in arabischer Übersetzung kursierte, also von Baath-Mitgliedern übersetzt wurde und dann kursierte. Die Baath-Bewegung bildete sich Ende der 1930er Jahre in Damaskus und insbesondere Angehörige christlicher Gemeinschaften fanden sich schnell in der säkular ausgerichteten Bewegung zusammen, da sie eben Säkularismus predigte, was natürlich für Minderheiten in einem islamischen geprägten Land vielversprechend ist. Deren ideologischen Hintergrund neben Fichte auch etwa Houston Stuart Chamberlain, Nietzsche, Hitler oder Alfred Rosenberg, der Mythos des 20. Jahrhunderts, bildeten. Eine andere einflussreiche faschistische Bewegung gründete der syrisch-orthodoxe Anton Saada mit Studierenden und Dozenten in Beirut. Beeindruckt von der vermeintlich gleichberechtigten Einheit der Deutschen unter ihrem Führer, baute Saada eine hierarchisch strukturierte, auf striktem Führerprinzip beruhende Partei auf. Die Ideologie speiste sich aus sozialdarwinistischen und rassistischen Ideen und der Betonung der Notwendigkeit absoluter militärischer Stärke. Ebenfalls beeindruckt von der vermeintlichen harmonischen Einheit der deutschen Volksgemeinschaft waren arabische Delegierte, die den in riefenstahlscher Ästhetik inszenierten Olympischen Spielen 1936 und anderen NS-Massenaufmärschen beiwohnten. Von einer Deutschlandreise beflügelt, gründete einer von diesen Delegierten, Pierre Jumaël, die ebenfalls christlich-maronitischen Kataib, inspiriert von den spanischen Phalangisten. Die Mitglieder trugen Braunhemden und grüßten mit dem rechten erhobenen Arm. Hussein Sijan, ein anderer Delegierter, gründete nach seiner Rückkehr aus Berlin eine muslimische Parallelorganisation zu den Kataib, die Najada. Und ebenfalls an der faschistischen Ästhetik orientiert, waren die hierarchischen, militärisch durchorganisierten Jugendorganisationen Masr al-Fatat, das junge Ägypten, und al-Futur, eine semistaatliche Jugendorganisation im Irak, die sozusagen unter Kontrolle der irakischen, deutschfreundlichen Regierung gegründet und organisiert wurde. Auch diese Organisationen traten uniformiert auf, Hemden in Braun, Khaki, Schwarz, Grün und anderen Farben und Variationen des faschistischen Grußes bzw. deutschen Grußes waren bei allen zu finden. Und da wir hier bei der Reihe zum Al-Quds-Tag sind, gestern habe ich eine Propagandaseite des iranischen Regimes angeguckt, die auf arabischer Sprache sozusagen an die Araber gerichtet ist und die neuesten Nachrichten, die Iraner und Araber interessieren, sozusagen verbreitet. Und da waren aktuelle Sprüche von Mitgliedern des iranischen Regimes und von Ahmadinejad zum Al-Quds-Tag sozusagen präsentiert und als Illustration ein Bild eines Aufmarsches der Hezbollah im Libanon. Und die Hezbollah, was viele sicherlich kennen, dieses Bild ist ja sozusagen recht bekannt, grüßt, also der militärische Arm der Hezbollah grüßt mit dem deutschen Gruß ebenfalls. Und das ist sozusagen durchaus sozusagen eine ästhetische Tradition, eine Tradition vom Auftreten, von Symboliken, die zurückzuführen ist eben auf diese Zeit und sich entwickelt hat in dieser Zeit in verschiedenen faschistischen Organisationen, sowohl christlichen als auch muslimischen und vor allen Dingen eben auch in Syrien bzw. Libanon. Wer dazu sozusagen sich das alles nochmal genauer durchlesen will, was ganz interessant ist zu den faschistischen Organisationen, die sich in der Zeit gründeten und ihrem ideologischen Hintergrund, dazu ist das Beste, was man da zum Einstieg immer noch finden kann, denn ein Aufsatz vom Ende der 80er Jahre von Stefan Wild, National Socialism in the Arab Near East. Die Positionierung zum italienischen Faschismus und deutschen Nationalsozialismus war nie eindeutig. Während man die Ästhetik, das Organisationsprinzip und die dahinterstehenden nationalistischen, völkischen und anti-individualistischen Ideen rezipierte und reproduzierte, modifizierte, standen weite Teile der arabischen faschistischen Bewegung, Mussolini und der Kolonialmacht Italien, wie eben schon angesprochen, durchaus ablehnend gegenüber. Die Sympathien zum nationalsozialistischen Deutschland waren sehr viel größer. Doch wurden gerade, was Vera schon erwähnte, die NS-Rassevorstellungen heiß debattiert und gerade von den Vordenkern der ägyptischen, quasi faschistischen Jugendorganisation Masr al-Fatah, dem jungen Ägypten, stark kritisiert. Auch die Organisation der Muslimbrüder, die mit deutschen Stellen teilweise kooperierte und in ihrer Argumentation selbst zunehmend rasseantisemitisch argumentierte, wenn es gegen Juden ging, grenzte sich trotzdem immer wieder vom sogenannten unislamischen Rassedenken der Deutschen ab. Zentral war für alle faschistischen Organisationen die Idee des chauvinistischen Nationalismus und das Verständnis von Deutschland als einer antikolonialen Macht. Schon hier wird deutlich, dass es eher in die Irre führt, die Geschichte von Sympathie für und Kollaboration mit den Achsenmächten unter dem Titel Halbmond und Hakenkreuz zu schreiben. Wenn man dann auch noch, wie es die Bestsellerautoren Malmann und Küppers getan haben, ohne quellenkritische Reflexion nur auf deutsche und nationalsozialistische Quellen aufbaut, um eine Geschichte des Nahen Ostens zu schreiben, hat man die Grundsätze historisch-kritischer Analyse und selbst bürgerlicher Wissenschaft hinter sich gelassen. Denn die öffentliche Debatte in den arabischen Ländern war durchaus vielfältig und vollkommen ignoriert wurden in bisherigen Untersuchungen, eben auch von Malmann und Küppers, die arabische Presselandschaft und explizit antifaschistische Intellektuelle und Organisationen. Diese Schieflage wollen nun die beiden Historiker Götz Nordbruch und Israel Gershoni mit ihrer jüngsten Veröffentlichung beheben. Ihr Buch Sympathie und Schrecken ist eine vertiefte und erweiterte Version von Gershonis 1999 bereits auf Hebräisch veröffentlichter Studie Orbazel Mitzrayim Vahafashizm Elef Shamiot Esrim Vishtayim Ad Elef Shamiot Shloshim Vishava, die sich mit den Begegnungen mit Faschismus und Nationalsozialismus in Ägypten in den 20er und 30er Jahren beschäftigt. Und diese Studie, wie gesagt, allen schwer ans Herz zu legen, Sympathie und Schrecken, erschienen letztes Jahr, glaube ich, von Israel Gershoni und Götz Nordbruch, die vielleicht auch einigen Begriff sind, die wichtigsten Forscher eigentlich auf diesem Gebiet mit im Moment. Die beiden rekonstruieren eben eine pluralistische Debatte, die auf kontingente und krisenhafte Erscheinungen der Moderne auf unterschiedlichste Art und Weise reagiert. Die öffentliche Debatte in Ägypten, die über die Verbreitung von Zeitungen und Zeitschriften bis in die Levante, also nach Syrien, Libanon, in die ganze Region ausstrahlte, wurde nämlich eher von liberalen und säkularen, proparlamentarischen Stimmen dominiert, die das demokratische Experiment in Ägypten retten wollten. Intellektuelle, insbesondere aus den Reihen oder dem Umfeld der säkularen Wafd-Partei, der stärksten politischen Bewegung in Ägypten, publizierten Dutzende Bücher und hunderte Artikel, in denen sie die Vorzüge des demokratischen Systems hervorhoben oder beispielsweise die Idee der Republik seit der Französischen Revolution historisch herleiteten. In zahlreichen Zeitungen gab es rege Debatten auf Beiträge, die sich positiv auf die antiparlamentarischen Maßnahmen in Italien und Deutschland bezogen, folgte meist ein überaus kritischer Kommentar auf dem Fuße. Und man kann auch sozusagen auf eine andere Ebene gehen und in die Literatur gucken und zum Beispiel sich das Werk des wohl bedeutendsten ägyptischen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts, Naguib Mahfouz, angucken, der in seiner Kairoer Trilogie sozusagen diesen Umbruch der Moderne in Ägypten reflektiert und der diese Kontroversen, über die wir sprechen, der 30er und 40er Jahre in seinem Werk, in seinem dritten Teil der Kairoer Trilogie Zuckerstraße, verarbeitet, indem er sozusagen die Söhne der Familie, die im Mittelpunkt des Werkes steht, sozusagen in Teile der verschiedenen gesellschaftlichen Bewegungen werden lässt. Einer wird Islamist, einer Kommunist und einer sozusagen, könnte man sagen, so eine Art hedonistischer Lebemann, der sozusagen in so einer Art apokalyptischen Krisenerwartung einfach sozusagen in den Tag hineinlebt. Und er hat in seinem Werk, gerade in der Zuckerstraße, eben auch die sozusagen den Zweiten Weltkrieg reflektiert und die Auseinandersetzung mit den Achsenmächten und mit Großbritannien in der ägyptischen Gesellschaft und lässt an verschiedenen Punkten in seinem Roman sozusagen die Figuren über diese Frage reflektieren und man sieht darin natürlich seine eigenen Reflexionen als säkularer Intellektueller und Journalist der Zeit. Und so lässt so nur drei Beispiele, die sozusagen das ganz gut zusammenfassen, denke ich, was damals das zentrale Thema war in dieser ägyptischen Auseinandersetzung, An einer Stelle sagt eine Figur, was uns wichtig ist, ist, dass die Engländer in der gleichen Weise unterdrückt werden, wie sie so viele andere schwächere Gebiete der Welt selbst unterdrücken. Und an einer anderen Stelle lässt er jemand sagen, die böse Bedrohung, das Übel, das die Welt nach einem deutschen Sieg erwartet, ist größer als das Übel, das uns von einem Sieg der Demokratien erwartet. Und das zeigt deutlich die Furcht, sozusagen auch angesichts des italienischen expansiven Kriegshandlungen in der Region und eben auch einer ganz bewussten Reflexion deutscher expansiver Kriegshandlungen in Europa. Wir haben es gelernt, mit den Engländern zu leben, und der britische Imperialismus hat doch eigentlich schon seinen Zenit überschritten. Er ist sogar vielleicht von einigen humanen Prinzipien geleitet. Aber mit den Deutschen morgen werden wir es mit einer jugendlichen, gierigen, arroganten, wohlhabenden und äußerst gefährlichen Imperialismus zu tun haben. Und was werden wir dann tun? So viel vielleicht nochmal, um einen Blick in die Literatur zu werfen, wie die diese ganze Sache in den 30er, 40er Jahren reflektiert. Zudem, und das wird auch selten beachtet, kam es in der Region, vor allem auch wieder in Ägypten, zu antifaschistischen Kampagnen und Organisationsgründungen, in denen zwar jüdische Araber oft überdurchschnittlich vertreten waren, aber eben auch mehr und weniger säkulare muslimische und christliche Aktivisten. Und die haben eben Kampagnen betrieben, auch sozusagen, Vera hat ja schon die Kampagnen der Alliierten angesprochen, aber durchaus auch schon in Ägypten gab es sozusagen ägyptische Kampagnen aus der bürgerlichen Kreisen, eine Boykottkampagne gegen Deutschland angesichts der antisemitischen Maßnahmen und zum Beispiel auch Kampagnen, die sozusagen Propaganda betrieben haben gegen die Deutschen aufgrund der Rasseargumentation, deutschen Rasseargumentation und der Rassegesetze. Andere wiederum sympathisierten mit den Grundkonzepten des Nationalsozialismus, wobei sie die vermeintlich gerechte Gleichheitsidee eben in den Mittelpunkt stellten, die sozusagen Arbeitgeber und Arbeiter ohne jeden Konflikt in der Volksgemeinschaft vereint. Sie übten aber Kritik an konkreten deutschen politischen Maßnahmen. So hieß es 1933 in der Zeitung Al-Muqaddam, nachdem im gleichen Artikel zuvor die nationalsozialistische Kommunistenverfolgung schwer gelobt wurde, über die Furcht von Juden vor Verfolgung. Zitat: Viele von ihnen sind auch Wissenschaftler, Gelehrte, Ärzte, Rechtsanwälte, Kaufleute, Bankdirektoren oder Besitzer von Zeitungen. Es ist doch abwegig anzunehmen, dass diese Menschen irgendein Interesse haben sollten, den Kommunismus zu unterstützen oder für dessen Propaganda empfänglich zu sein. Ein jeder Besucher Berlins wird erkennen, welche Rolle die Juden im geistigen und materiellen Leben des Landes doch spielen. Diese naiv anmutende analytische Fehlleistung verrät aber zugleich die Unfähigkeit, zumindest dieses Autoren, die Ideen des modernen Antisemitismus nachzuvollziehen. Diese Ideen wurden jedoch in den 30er und 40er Jahren immer wirkmächtiger. Propagiert wurden sie einmal von einer offen nationalsozialistischen Minderheit aus der meist säkularen gebildeten Mittelschicht, der Effendia, die vom Ruh an-Nasir, dem nationalsozialistischen Geist, begeistert waren. Mein Kampf existierte in verschiedenen Übersetzungen. Nicht nur die deutschen Stellen haben versucht, meinen Kampf sozusagen zu übersetzen und zu verbreiten, was eigentlich an der deutschen Bürokratie und dem deutschen, der racketförmigen Organisation deutscher Stellen gescheitert ist, sondern selbst die Leute haben da sozusagen die Initiative ergriffen, und es gab verschiedene Übersetzungen von meinem Kampf, die dann aber wiederum teilweise gar nicht den deutschen Stellen gefallen haben. Zum Beispiel gab es eine, Kifahi, die in Ägypten kursierte, wo so alles Mögliche zitiert wurde, was gepasst hat, auch in die eigene Argumentation, habe ich schon angesprochen, vor allen Dingen die Idee des Nationalismus, Weglassen der Rassefrage. Und am Ende war dann doch tatsächlich ein zweiter Teil angefügt auf arabischen Übersetzungen von einem Aufsatz eines amerikanischen Professors unter dem Titel Hitler als Feind des Weltfriedens. Daraufhin hat die deutsche Botschaft versucht, dieses Werk sozusagen mit lizenzrechtlichen Argumentationen verbieten zu lassen, hat aber in allen ihren Briefverkehr über diesen Vorfall den Namen sowohl des Autors des Buches als auch die Adresse des Verlages ständig falsch geschrieben, weil die Stellen nicht arabisch konnten, sodass das auch im Sande verlaufen ist und dieses Buch immer weiter sozusagen kursierte. Das nur als kleine Anekdote am Rande. Der nationalistische und antikoloniale Konsens bot hier und dort Anknüpfungspunkte und die Deutschen haben auch das sehr wohl reflektiert und Vera sprach das ja schon an, der Geheimsender sollte als einzige zentrale These Ägypten den Ägyptern haben und erstmal nicht so viel mehr. Dieser nationalistische antikoloniale Konsens bot Nationalsozialisten hier und dort Anknüpfungspunkte. Und auch das martialische Auftreten der Massenorganisation beruhte durchaus auf sozusagen ästhetischen Anknüpfungspunkten und bot dem verunsicherten Subjekt in der Krise Sicherheit und Geborgenheit. Es wirkte auch als Katalysator und die zunehmende Verbreitung europäischer Schriften und Karikaturen vermittelte langsam, aber konsequent die moderne Semantik des Rassenantisemitismus, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts von der Masse der Menschen im Nahen Osten überhaupt dechiffriert bzw. verstanden werden konnte. Die grundlegende Verschwörungstheorie von jüdischer Macht war zuvor in den arabischen Ländern weitgehend unbekannt bzw. fremd sozusagen der dortigen Vorstellung. Zentral ist hier eben auch der in Teilen erfolgreiche Ideologietransfer durch den nationalsozialistischen Propagandaapparat, der schon ausführlich beschrieben wurde, aber zum Beispiel auch die erfolgreiche Kampagne der Muslimbrüder zur Unterstützung des Kampfes gegen die Juden in Palästina Ende der 30er Jahre, in deren Verlauf die Organisation massiven Zulauf erhielt, wurde von deutschen Stellen finanziell und ideell unterstützt. Die Vermittlung der Semantik des modernen Rasseantisemitismus in die arabische Welt bedurfte starker Anstrengungen, resümiert der Orientalist Bernard Lewis. In der Analyse nicht zu vernachlässigen, ist dabei, denke ich, der gesellschaftliche Kontext dieser arabischen Krisenjahre der Moderne durch einen expansiven Kapitalismus während der Kolonialzeit forcierte grundlegende gesellschaftliche Umbrüche. Um zum Schluss zu kommen. Der bürgerliche Antisemitismus, so schreiben Horkheimer, Adorno und Löwenthal in den Elementen des Antisemitismus, habe einen spezifischen ökonomischen Grund. Die Verkleidung der Herrschaft in Produktion. Moishe Postone führt in seinem Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus aus, dass Juden im modernen Antisemitismus für ökonomische Krisen und gesellschaftliche Umstrukturierungen verantwortlich gemacht werden, für explosive Verstädterung, den Untergang von traditionellen sozialen Klassen und Schichten, die Proletarisierung und vieles mehr. Postone schreibt, die abstrakte Herrschaft des Kapitals, wie sie besonders mit der raschen Industrialisierung einhergeht, verstrickte die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut zu werden vermochten, in Gestalt des internationalen Judentums wahrgenommen wurden. Der Jude wird, so Postone, unter Bezug auf Marx' Warenfetischanalyse, der Jude wird zum Träger des Unverstandenen, Unnatürlichen, des Real-Abstrakten. Weitere Untersuchungen der Genese des modernen Antisemitismus im Nahen Osten sollten sowohl diese theoretischen Überlegungen im Hinterkopf behalten, als auch die eben in unseren Vorträgen und auch in meinem letzten Teil beschriebene, sehr ausdifferenzierte politische Gemengelage und die Pluralität der arabischen Begegnungen mit NS und Faschismus rezipieren und zwar nicht nur dort, wo es dem eigenen Argument passt. Damit sind wir am Ende und danken euch für eure Aufmerksamkeit.